IMC, India Meets Classic. Eine Sendung für indisch-klassische Musik mit dem Special Feature From India to Europe Festival Report. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, Ihnen den zweiten Teil zu unserer Sondersendung From India to Europe Festival Report 2008 zu präsentieren. Unser Special steht unter der Themenüberschrift World of Indian Rhythms. Es schließt an die reguläre Sendung Raga CDs des Monats mit dem Thema Tala, der indische Rhythmuszirkel, an. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. In Teil 1 präsentierten wir Tabla-Solos von den herausragenden Meistern der nordindischen Klassik, Anindo Chatterjee, Kumar Bose und Swapan Chaudhuri, mit Live-Aufnahmen vom Darbar South Asian Music Festival 2006. Heute wollen wir der Tabla, dem dominierenden Trommelpaar der nordindischen Klassik, seinen Kompagnon der südindischen Klassik, der kanatischen Musik, gegenüberstellen, der Mridangam, Devavatyam, das Instrument der Götter. Für den Vergleich des Klangbildes der Tabla und dem Mridangam stimmen uns zunächst drei hoffnungsvolle Nachwuchsmusiker auf der Tabla ein. Upnet Singh Dadhyala, in England geboren und Mitglied des seit 2005 bestehenden und in Liverpool ansässigen Indian Classical Music Ensembles Tarang, mit einem Soloauftritt beim indischen Harbalab Sangeet Sammelan im Jahre 2006. Rohan Singh Bokal, im kanadischen Edmonton geboren und Zögling von Ustad Zakir Hussein, mit einem kurzen Ausschnitt aus seinem Debüt beim Harbalab Sangeet Sammelan 2004. Und Nilan Chaudhuri, Sohn von Swapan Chaudhuri, der Meister auf der Tabla aus unserer letzten Sendung beim dritten Indian Music Festival in Fairfax, Kalifornien, am Ali Akbar College of Music des legendären Sarod-Maestros Ali Akbar Khan. hörten Ausschnitte aus dem Solospiel von drei der hoffnungsvollen Nachwuchsmusiker auf der Tabla. Upnit Singh Dadjala und Rohan Singh Boggal beim Harbalab Sangeet Sammelan und Neelan Choudhury beim Indian Music Festival in Fairfax, Kalifornien. Das Sri Baba Harbalab Sangeet Sammelan zählt weltweit als das älteste Festival für die nordindische Klassik. Es findet alljährlich am letzten Wochenende im Dezember in Jalandhar City statt. Am 25. Dezember 2007 feierte man sein 132-jähriges Bestehen. Bereits im Jahre 1919 besuchte der Vater der indischen Nation Mahatma Gandhi das Festival. Das Department of Tourism der indischen Regierung hat dem Harbalab den Status eines der nationalen Musikfestivals verliehen. Für den Besuch des Festivals werden keine Eintrittsgelder erhoben. Wie wir hören konnten, bietet dieses dreitägige Festival besonders jungen Musikern im Alter zwischen 13 und 19 den Juniors Yuva Varg und Seniors Varishth Yuva Varg von 19 bis 25 Jahren eine Plattform, um sich einer breiten Öffentlichkeit und den Medien zu präsentieren. Deva Vatyam, das Instrument der Götter. In antiken Hindu-Skulpturen, Malereien und Mythologien wurde der Mridangam oft als das von verschiedenen Gottheiten gewählte Instrument beschrieben. Ganesha, der Beschützer, und Nandi, der Gefährte von Lord Shiva. Mridangam leitet sich aus dem Sanskrit ab. Mrid bedeutet Lehm oder Erde und Ang, der Körper. Mridangams wurden früher aus gehärtetem Ton hergestellt. Zugunsten der Haltbarkeit entwickelte sich eine Bauweise aus verschiedenen Hölzern. Der Korpus besteht aus dem des Jackfruchtbaumes. Wie wir bereits in Teil 1 unseres Festival Reports 2008 erfuhren, hat sich die Tabla aus dem Mridangam entwickelt. Das Trommelpaar besteht aus den beiden Hälften des Mridangams. Mit Entwicklung des Mridangam hat sich auch das rhythmische System der Talas oder Talams in der südindischen Klassik entwickelt. Heute gilt der Mridangam als der typische Vertreter der südindischen Klassik. Während des 20. Jahrhunderts haben die großen Maestros, sogenannte Mridangam-Schulen, mit unterschiedlichen Spieltechniken entwickelt. Zwei herausragende Schulen sind die Pudukkottai und Thanjavur. Einen solchen Mridangam-Meister hören wir nun mit einem Solo vom Salt Lake City Thiagaraja Festival aus dem Jahre 2006. Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah hatte 1997 sein erstes Thiagaraja Music Festival auf dem Campus der Universität von Utah veranstaltet. Über die Jahre hat sich dieses alljährlich im Mai stattfindende Musikereignis zu einem der herausragenden Festivals für indische Klassik außerhalb Indiens ganz in der Tradition der indischen Sangeeta Sammelanas entwickelt. Sri Mushnam V. Raja Rao zählt zu den führenden Mridangam-Spielern der kanadischen Musikszene und weltweit zu den herausragenden Mridangam-Maestros. Bereits im Alter von 7 betrat dieser Ausnahmemusiker die Bühne. Raja Rao hat das musikalische Erbe seines Großvaters Sri Setumattava Rao, ein mit Auszeichnungen anerkannter Mridangist, in die Zukunft weitergeführt und an eine Vielzahl von Schülern weitergegeben. Bereits im Jahre 1978 wurde ihm eine Gastprofessur am berühmten Music Department der University of California in Berkeley zugesprochen. Das war der herausragende Mridangam Maestro Srimushnam V. Rajarao mit einem Solo vom Salt Lake City Tyagaraja Festival 2007. Srimushnam V. Rajarao ist auch der Begründer des Cleveland Tyagaraja Utsavam in den USA, von dem wir später noch eine Aufnahme mit dem Vertreter der zweiten Mridangam-Generation Sri Guruvayur Durai hören werden. Die internationale Anerkennung des Tyagaraja Festivals in Salt Lake City im Bundesstaat Utah ist im Wesentlichen auf die Übernahme des Charakters indischer Festivals im Stile der sogenannten Musikkonferenzen zurückzuführen. Nachwuchsmusiker finden gleichermaßen neben den Gastauftritten herausragender indischer Maestros ein großes Publikum und die Beachtung durch die Medien. Tyagaraja-Festivals haben sich an vielen Plätzen Indiens und in der ganzen Welt etabliert. In Toronto, Colombo, Seattle an der Unitarian Church University oder in Durban, dem südafrikanischen Urlaubsmekka. Diese Festivals stehen Ende Januar ganz im Geiste des Originals, des 10-tägigen Tyagaraja Festivals of Music and Dance in Tiruvayuru im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. In Indien wurde mit besonderer Ehrerbietung für den Namensgeber, den Heiligen und Komponisten Tyagaraja, das Tyagaraja Aradhana im Jahre 2007 zum 65. Mal veranstaltet. Tyagaraja wurde am 4. Mai 1767 geboren und lebte bis 1847. Seinen Namen erhielt er nach Lord Tyagaraja, die Gottheit des Tempels in Tiruvayur. Tyagaraja gehörte mit Muthuswami Dikshitar und Sayama Sastri, dem Dreigestirn der südindischen Klassik, der kanatischen Musik an. Tyagaraja komponierte hunderte von Liedern, die meist die Hindu-Gottheit Rama preisen. Rama gehört im Hinduismus zu den beliebtesten Göttern, ein Held und Mann der Ideale aus dem Epos Ramayana. In Abbildungen hält Sri Rama Bogen und Pfeil und vertreibt das Böse. So sind in Indien bis heute die Kompositionen von Tyagaraja sehr beliebt. Mit der folgenden Aufnahme vom Salt Lake City Tyagaraja Music Festival 2007 präsentiert sich der indische Flötist Padmasri Dr. N. Ramani, in Indien bekannt als Flute Ramani. Diesmal erscheint der Mridangam als Begleitinstrument. Wie in der zuvor gehörten Aufnahme vom Festival in 2006 spielt wieder Srimushnam V. Rajarao. Im Weiteren begleiten in der typischen Besetzung des südindischen Ensembles Nagai Sri R. Muralitharan auf der Violine und Sri Mahesh Subramaniam auf der Kanchira, einer Rahmentrommel, die zur Familie der Tamburine gehört. Thank you. Sie hörten den indischen Flötisten Padmasri Dr. N. Ramani vom Salt Lake City Tirgharatcha Music Festival 2007 in Begleitung des Mridanga-Maestros Srimushnam V. Rajrao.